Gäste begrüßen. A3. Hören Sie und sprechen Sie nach. Dialog 1. Guten Morgen, Herr und Frau Hertel. Wie geht es Ihnen? Danke, gut. Danke, gut.